Kundgabe 6188. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.02.1955. Von Gott gelehret. Gute Lehrkräfte. Ich will euch in meine Schule nehmen. Ich will, dass ihr lernet von mir. Ich will, dass ihr weise werdet und wieder lehren könnet in meinem Namen eure Mitmenschen. Und ich habe gute Lehrer, die euch unterrichten, die in meinem Willen tätig sind und euch an Kenntnissen zuführen, was ihr benötigt, um also gleichfalls lehren zu können. Denn davon hängt es ab, dass das Wissen, das ihr vermitteln sollet, euren Mitmenschen der Wahrheit entspricht. Was ihr nun empfanget von mir direkt oder auch durch meine Beauftragten, das muss auch der Wahrheit entsprechen, weil es von der ewigen Wahrheit ausgeht. Und darum könnet ihr, die ihr durch den Geist das Wissen entgegennehmet, auch von der Wahrheit dessen überzeugt sein, auch wenn ich selbst euch nicht anspreche, sondern meine Liebe und Lichtboten reden lasse zu euch. Denn auch diese können nichts anderes als Wahrheit euch geben, weil sie gänzlich von meinem Liebelicht durchstrahlt sind. Es ist keineswegs ein solches Wort weniger wertvoll, und ihr seid stets von Gott gelehrt, weil ich wache über meinen Schülern, dass ihnen kein fremdes oder falsches Lehrgut zugeführt wird. Und so könnet ihr sicher und voller Überzeugung auch alles vor den Mitmenschen vertreten. Ihr brauchet euch nicht zu fürchten, irriges Gedankengut zu verbreiten, wenn ihr mein Wort weiterleitet. Denn so wie ihr euch für die geistige Arbeit zur Verfügung stellet, so wie ihr also tätig seid in der Arbeit für mich und mein Reich, werden alle eure Gedanken in rechter Richtung gelenkt. Denn ihr befindet euch dann in meiner Schule, wo alle meine Lehrkräfte auf euch einwirken können und wahrlich verhindern werden, dass sich andere Kräfte einschalten, die euch irreführen. Wollet nur immer von mir gelehret sein, dann wird euch nie und nimmer Irrtum unterbreitet werden können. Und diese Gewissheit soll euch auch begleiten bei allen Gesprächen, die ihr führet auf geistigem Gebiet. Denn dann bin ich selbst bei euch, und dann könnet ihr nichts anderes als die Wahrheit aussprechen, weil es euer Wille ist, für mich tätig zu sein, und weil ihr selbst von der Wahrheit schon so durchdrungen seid, dass Irrtum nicht mehr Platz findet in eurem Denken. Euer Wille hat euch in meine Schule geführt, und darum sorge ich nun auch, dass ihr die Ausbildung erfahret, die euch wieder zu Lehrern befähigt, den Mitmenschen gegenüber. Denn mein Wille ist, dass in eure Gedankenwelt Licht getragen werde. Mein Wille ist, dass die Wahrheit hell leuchtet und den Irrtum verdränge. Ich selbst kann nur durch euch Erdenkinder das Licht erstrahlen lassen, soll dem freien Willen der Menschen nicht Zwang angetan werden. Und wo nun dieser freie Wille mein Liebe- und Weisheitslicht einstrahlen lässet, dort kann zum Segen der Mitmenschen gewirkt werden, denn dort wirke ich selbst durch jene Menschen und ich schütze sie vor irrigem Denken um der Wahrheit willen. Amen.